Session mit Mogwai. Thank you.

1 Live. DJ Session mit Mogwai. J1 Live, und das ist die zweite Stunde der 1 Live DJ Session. Mein heutiger Gast ist der DJ und Produzent SG Lewis. Den kennt ihr bestimmt, denn seine Version des Bee Gees Songs More Than a Woman ging letztes Jahr ziemlich ab auf TikTok. Viel Spaß jetzt mit einer Stunde Disco und Funky Tunes. We'll be right back. 1. 1 Live. DJ Session. Mit SG Lewis. Live. DJ Session mit SG Lewis. Ihr hört die 1Live DJ Session mit einem exklusiven Mix von DJ und Produzent SG Lewis. Hier geht's jetzt weiter mit Thank You Baby von Things You Say. 1 Live. DJ Session mit SG Lewis. Bye. Wir sind mitten im Mix von SG Lewis, exklusiv für die 1Live DJ Session. Das gerade war Hey Pancho, It's Disco von Fat Larry's Band. Wenn euch der Mix gefällt, könnt ihr den wie immer über die App und auf 1Live.de nachhören. Viel Spaß damit! We'll be right back. DJ Session with SG Lewis. Das war Impact von SG Lewis gemeinsam mit Robin und Channel Tress hier in seinem Set für die 1 Live DJ Session. Der Track war die zweite Single seines Debütalbums Times im Jahr 2020. Hier geht's jetzt weiter mit Play the Drums von Things to Say. Session mit SG Lewis. Who sees? Wir sind fast am Ende der 1Live-DJ-Session mit SG Lewis, aber keine Sorge, in der dritten Stunde geht es natürlich direkt weiter mit einem Mix von unserem Resident-DJ, alle Farben. Hier kommt jetzt noch der Track Count Tech von Butch. Session mit SG Lewis.

Live. DJ Session. Mit Alle Farben. All the good girls go to Wir sind mitten im dritten Set der 1Live DJ Session mit unserem Resident Alle Farben. Jetzt kommt der Song In Chicago von John Summit. In the morning, I'm drunk.

out of the world. Mit Alle Farben.